Hinweise für den Urlaubsort geben. A11. Hören Sie. Was möchten die Gäste wissen? Wie genau finden Sie die Auskünfte? Dialog 1. Wo gibt es ein Konsulat? Da müssen Sie nach Bilbao fahren. Die Telefonnummer ist 23 85 85. Haben Sie auch die Adresse? Ja, es ist in der San Vicente Nummer 8. Wann fährt der nächste Bus? Das weiß ich nicht. Einen Moment bitte, da muss ich anrufen.